Vom 22. bis 26. Juni findet im Palast der Wissenschaft und Technologie die Pyongyanger Internationale Wissenschaftlich-Technische Ausstellung im Bereich Gesundheitswesen und ärztliche Geräte für Familien statt, an der über 100 Organisationen aus der TWVJK und mehreren Ländern und Regionen der Welt teilnehmen. Dabei werden die Reformlebensmittel und die Produkte, die die Gesundheit der Menschen fördern, die Arzneien, die für die Heilung der Krankheiten wirkungsvoll sind, und die leistungsstarken ärztlichen Geräte für die Familien, die für die Diagnose, Behandlung und Vorbeugung gegen die Krankheiten benutzt werden und leicht zu bedienen sind, zur Schau gestellt. Während der Ausstellung wird ein technisches Seminar durchgeführt und werden die geistigen Produkte zirkuliert und die Ausstellungsstücke verkauft.